Erster, ihr seid mit Christus auferstanden. Sucht jetzt die Dinge im Himmel. Dort sitzt Christus neben Gott. Zweiter, denkt an die Dinge im Himmel. Denkt nicht an die Dinge auf der Erde. Dritter, euer altes Leben ist vorbei. Euer neues Leben ist sicher bei Gott und Christus. Vierter, Christus ist euer Leben. Wenn er wiederkommt, werdet ihr mit ihm glänzen. Fünfter, hört auf mit bösen Taten. Tut keine Unzucht und seid nicht gierig. Gier ist wie Götzendienst. Sechster, wegen dieser bösen Taten wird Gott die Menschen bestrafen. Siebter, früher habt ihr auch so gelebt. Ihr habt diese Dinge getan. Achter, aber jetzt legt alles Böse ab. Seid nicht wütend und sagt keine schlechten Worte. Neunter, lügt euch nicht gegenseitig an. Ihr habt den alten Menschen abgelegt. Zehnter, jetzt seid ihr wie neue Menschen. Gott macht euch neu, damit ihr ihn erkennt. Elfter, hier ist es egal, wer ihr seid. Es gibt keine Unterschiede zwischen Völkern. Christus ist alles. Zwölfter, Gott hat euch gewählt und liebt euch. Seid deshalb freundlich, demütig und geduldig. Dreizehnter, helft einander und vergebt euch. Christus hat euch vergeben. Deshalb müsst ihr auch vergeben. Vierzehnter, das Wichtigste ist die Liebe. Die Liebe hält alles perfekt zusammen. Fünfzehnter, der Friede von Christus soll in euren Herzen sein. Seid auch immer dankbar. Sechzehnter, die Worte von Christus sollen bei euch bleiben. Singt Lieder für Gott und lernt voneinander. Siebzehnter, alles, was ihr sagt oder tut, macht für Jesus. Dankt Gott durch ihn. Achtzehnter, ihr Ehefrauen, hört auf eure Männer. So ist es richtig für den Herrn. Neunzehnter, ihr Ehemänner, liebt eure Frauen. Seid nicht böse zu ihnen. Zwanzigster, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem. Das gefällt dem Herrn. 21. Ihr Väter, seid nicht zu streng zu euren Kindern. Sonst verlieren sie den Mut. 22. Ihr Diener, gehorcht euren Herren auf der Erde. Tut es ehrlich für Gott. 23. Arbeitet fleißig bei allem, was ihr tut. Arbeitet für den Herrn und nicht für Menschen. 24. Gott wird euch belohnen. Ihr bekommt ein Erbe. Ihr dient dem Herrn Christus. 25. Wer Böses tut, wird eine Strafe bekommen. Gott behandelt alle Menschen gleich.